nach fernem Ort, in fernes Land. Ihr Weg sie in die Fremde führt und es erklingt ein letztes Lied in Weiten endlos unberührt. Geh weit in stürmischen Zeiten, geh weit in stürmischer Nacht. Die Banner sind in Glut getaucht, die See sie schimmert wie ein Stern, und Schwert und Schild Runen geschmückt empfangen aus der Welten Kern. Geh weit in stürmischen Zeiten, geh weit in stürmischer Nacht. Der Sommer kam, der Winter ging, doch Hagel kommt, zerstört die Saat. Betrogen und irregeführt fühlten sie das Ende naht. Geh weit in stürmischen Zeiten, geh weit in stürmischer Nacht. Geh weit in stürmischen Zeiten, geh weit in stürmischer Nacht. Hasses Sturm kam über sie, über Freund und Weggefährt. Von Ost nach West, ein Flammenmeer, verzehrte Mann und Schild und Schwert. Geh weit in stürmischen Zeiten, geh weit in stürmischer Nacht. Geh weit in stürmischen Zeiten, geh weit in stürmischer Nacht.